Singe mir es noch einmal vor, wunderbar Lebenswort, das mir öffnet das Himmelstor, wunderbar Lebenswort. Wort des ewigen Lebens, schade nichts vergebens, liebliches Wort, herrliches Wort, wunderbar Lebenswort, liebliches Wort, herrliches Wort, wunderbar Lebenswort. Jesus hat noch für jedermann wunderbar Lebenswort, darum höre, wer hören kann, wunderbar Lebenswort. Alles ist gegeben, was man braucht zum Leben, liebliches Wort, herrliches Wort, wunderbar Lebenswort, liebliches Wort, herrliches Wort, wunderbar Lebenswort. Rastlos schalle dein heller Ton, wunderbar Lebenswort, Sünder führe zu Gottes Thron, wunderbar Lebenswort. Alle Welt vergeht, Jesus bleibt erhöht, liebliches Wort, herrliches Wort, wunderbar Lebenswort, liebliches Wort, herrliches Wort, wunderbar Lebenswort.